Eine neue Folge vom Meißen Berlin Podcast. Heute wieder mit künstlicher Intelligenz, aber diesmal grafisch. Ja, und wir schauen, was die Krankenkasse so auf den Tisch gelegt bekommt. Marc, wo bist du? Marc. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der immer noch im Rennen um die Erfüllung der guten Vorsätze fürs neue Jahr ist. Hi René. Ja, hallo Stefan. Hallo da draußen. Machst du noch Sport? Digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 103. Ausgabe am 12. Januar 2023. Und heute leider nicht dabei, der liebe Marc, hat uns eine Krankmeldung zukommen lassen. Ja, dadurch, einen gelben Schein. Ja, nee, den gibt's ja eben nicht mehr ab diesem Jahr. Dadurch, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht mehr vom Mitarbeiter übergeben werden muss, wissen wir überhaupt nicht, was Phase ist mit dem Marc. Und den Draht zur Krankenversicherung, den haben wir irgendwie gar nicht so gut. Deswegen, nein, aber gleich ein gutes Stichwort. Wir gehen davon aus, er simuliert nicht, ne? Ach, der doch nicht. Nein, der hat wirklich was und da wünschen wir ihm ja an dieser Stelle natürlich gute Genesung und wir hoffen, dass er in der nächsten Folge wieder fit und munter ist und in gewohnter Qualität hier wieder seinen Beitrag leisten kann. Aber heute machen wir es mal alleine. Ist ja wie früher, René, oder? Ja. Die guten alten Zeiten. Aber ja. Marc, du fehlst uns jetzt schon. Also mir zumindest. Ja, finde ich auch, ja. Genau. Ja, wir gucken, dass wir das jetzt irgendwie gefüllt bekommen. Jetzt kommt ja eine ganze Menge Gesprächszeit zusätzlich auf uns beide zu. Wir teilen die gerecht, ne? Ich sag mal 20-80. Hatte ich auch gerade auf dem Lippen, ja. Gut, aber ich erinnere mich noch an Podcast-Folgen, wo du nur deine S rausgeschnitten hättest und dann wärst du nicht mit dabei gewesen. Nein. Das stimmt. Wir machen uns jetzt hier zu zweit eine ganz entspannte Stunde und Oh ja. Ja, der Chef ist nicht da, das heißt, wir können ganz wir gut können rangehen. Quatschen, wie wir wollen, genau. Ja, deine Frage zu meinen guten Vorsätzen, ja, ich bin noch voll dabei. Nein, ich du bin, bist noch voll dabei? Naja, ich hab mir jetzt nichts Konkretes vorgenommen. Ja, ich auch nicht, deswegen bin ich auch noch voll dabei. Ich bin auch in der Anlaufphase, aber das Jahr ist schon gut gefüllt und ist schon viel passiert und zackig geht's weiter, ja. Echt, ja? Krass. Absolut. Ja, also ich nehme mir eigentlich selten was vor, außer, naja gut, so die Klassiker Sport machen mache ich aber eh regelmäßig, also brauche ich mir nicht vornehmen. Ich habe mir vorgenommen, die ganzen Süßigkeiten von Weihnachten bis März zu vernichten. Warum hast du nicht gesagt, bis Ende Januar zu vernichten? Das wäre doch viel besseres Ziel. Nee, das wäre zu krass. Daran, du musst Ziele musst du anpacken und gleich durchziehen, nicht schieben im März. Rapp, im Januar hast du das erste Ziel erledigt. Nächstes Ziel. Mal gucken. In dem einen Schrank, da ist noch ganz viele Chips von letzten Jahr. Alles weg. Ja, die vielen Süßigkeiten, das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Also. Aber lass mal nochmal kurz einen Zeitsprung zurück machen. Ja. Bevor wir Silvester nehmen, ich würde noch einen Schritt zurück machen. Ich habe nämlich noch was Interessantes zu berichten. Ich habe ja seit einigen Jahren zur Adventszeit immer so ein Escape-Kalender, so ein Escape-Adventskalender. Weiß nicht, ob du das kennst. Glaube ich, hast du schon mal erzählt. Also das ist ganz Escape. Cool, ne? Du machst so ein Türchen auf und in dem Türchen ist ein Rätsel, um die nächste Tür zu finden und so weiter und so fort. Okay. Und das Coole ist, die ganze Schachtel spielt bei diesem Spiel mit. Und jetzt zum Schluss war es richtig cool. Am 23. Dezember bleibt ja nur noch eine Tür übrig. Ne? Und jetzt denkst du natürlich, ja, mach ich die Tür auf. So, jetzt haben wir aber das Rätsel gelöst, trotzdem ganz obligatorisch, ne? Und sind auf eine andere Tür gestoßen, auf eine, die schon offen war, und dachten dann, hä? Geht ja gar nicht. Geht doch gar nicht, die haben wir uns vertan. Und dann haben wir festgestellt, dass in dieser Tür konntest du das Innenleben rausnehmen und dann war es auf einmal ein anderer Raum. Also die Türchen sind immer Räume, ne? Ach so. Und da war in dem Türchen, was die ganze Zeit schon offen war, der versteckte Raum des 24. Mega cool. Und dann war dann mussten wir den Kasten, den kompletten Adventskalender auseinandernehmen und in dem Rücken des Adventskalenders war eine Urkunde, die uns halt dazu beglückwünscht hat, dass wir den Escape Room oder diesen Escape Kalender bestanden haben. Fand ich eine mega geile Idee. Was war mit der 24? Die war dann hinfällig. Die 24 haben wir auch aufgemacht dann, als wir den Kalender auseinandergenommen haben und da war dann so ein Kärtchen drin, da war so ein Yeti drauf, der sagte, der saß auf Klo, glaube ich, und sagte so, hey, was soll das hier? Das ist das falsche Türchen. Das ist hier besetzt, geh hier wieder weg. Ja, also für die Leute, witzig, die gesagt hätten, komm, hier rätsel ich gar nicht, ich mach die 24 auf, für die wäre dann quasi die Erkenntnis gekommen, dass sie doch nochmal ran müssen. Ja, war nette super Idee. Geil, super, super geil, kann ich nur empfehlen, diese Escape Room Kalender. Die sind für 10 bis, wie alt sind wir so? 100? Sind die durchaus geeignet, also es macht eine ganze Menge Spaß. Ja, wir sind ja heute ein bisschen jünger in diesem Podcast. Ja. Stimmt, der Altersdurchschnitt ist jetzt gerade so massiv in den Keller gesunken. Den habe ich natürlich nach unten gedrückt. Ne? Also. Das ist, als wenn auf der Wippe einer auf einer Seite aufsteht plötzlich. Richtig, richtig. Wir sind hier in den Alterskeller katapultiert worden. Ja. Mark, genau. Alles ja, aber witzig. Also, und jetzt ist ja auch eine gute Gelegenheit, den zu kaufen fürs nächste Jahr. Kann man rein theoretisch machen, weil die sind jetzt nicht so jahresbezogen und wahrscheinlich sind sie im Moment sehr günstig. Ich glaube, die kosten zwischen, sag mal, 25 und 30 Euro, kommt Alter, wahrscheinlich ganz drauf an. Es ist doch krank für einen Adventskalender, ey, ja, Leute. Aber du musst dir mal diese Lego-Kalender und so angucken oder hier Amorelli-Kalender oder keine Ahnung, was es da alles das gibt, den Mediamarkt-Kalender. Die haben schon echt Preise, da geht's bei 50 Euro erst los. Es ist echt krank, aber okay, wer den Spaß daran nicht verlieren will, der soll das auch tun. Auf jeden Fall. Ich sag mal, 30 Euro für 24 Tage kann man sich mal gönnen, macht Spaß, das hält zusammen. Ja, naja. Ja. Gut, aber guter lass Tipp uns nach Silvester springen. Ja, Berlin und Silvester, ui. Warte mal, kurze Frage, Silvester ist ja so ungefähr ziemlich genau eine Woche nach Weihnachten. Macht Sinn, ja. Jedes Jahr. Hat der RBB aber nicht verstanden. Bei dem war es schon sechs Tage nach Weihnachten, Silvester. Arbeitet denn noch Familienmitglieder von mir mehr involviert in das Thema? Sie war es nicht. Okay. Nein. Na gut. Ja, also was ist passiert? Der vorbereitete Einspieler und die vorbereitete Sendung für die Countdown. Silvesternacht. Genau, der Countdown lief schon am 30. Ja. Kann man ja mal so machen. Aber hat funktioniert. Ja, nach wie vielen Minuten haben sie das gemerkt? Ich glaube, das war schon zu sehen. Dieses Neujahrsprogramm hatte schon begonnen und der Countdown ist definitiv auch gelaufen. Also Silvester hat auf dem RBB am 30. Dezember stattgefunden. Naja, man hat ja verschiedene Zeitzonen. Es hat vielleicht so irgendwas gepasst noch. Dann bestimmt so eine Einblendung gemacht. Wenn Sie die komplette Neujahrssendung sehen wollen, dann schalten Sie morgen ein. War ein Clickbait, war das ja. Ja. Irgendwie so. Ja, passiert. Technik, also Fernsehen ist ja auch nur Technik und wenn du dich halt vertippst, dann wird es halt ausgestrahlt an dem Tag. Ich gehe ganz fest davon aus, da hat sich jemand schon die Sendung vorbereitet. Du hast ja gesehen, wie das läuft dort. Die Sendung vorbereitet für einen Folgetag, damit dann Entspannung ist und hat er wahrscheinlich versehentlich im falschen Tag vorbereitet. Das könnte ich mir auch vorstellen, ne? Weil das ist ja so, es läuft ja automatisch einen Zeitplan ab. Das heißt, da hat niemand auf Play gedrückt oder so. Da hat jemand die Sendung einfach falsch eingeordnet. Genau, ja. Ist ja alles automatisiert heute, da sitzt ja keiner mehr da. Ist ja wie im Radio, also, ne? Ja, hast du so mitgekriegt in Berlin? Was? Unsere Radiomoderatorin Gerlinde Jenicke wurde geschasst. Gerlinde, Mensch. Rausgeekelt. Schweinerei. Ist ja auch nur die halbe Wahrheit, denn sie ist natürlich weiterhin bei dem Sender, aber sie kriegt jetzt so eine Sendung zur Primetime um 15 Uhr, wenn wahrscheinlich kein Radio in Deutschland an ist. Nee, war es 15 Uhr? Ich glaube, auf den Nachmittag soll sie was bekommen. Also Gerlinde Jenicke ist ja eine Moderatorin, die schon mein ganzes Leben mich begleitet. Damals noch mit Herrn Dorfmann, du erinnerst dich? Ich erinnere mich sehr gut an Gerlinde, weil ich habe beim Fernsehen zusammen mit ihr gearbeitet. Ja, siehst du. Stimmt, die war ja auch mal beim Fernsehen, ne? Da muss ich mal was dazu sagen. Gerlinde Jenicke scheint es ja gern zu verschweigen, dass sie bei TV Berlin oder damals noch 1A gearbeitet hat. Das taucht irgendwie immer nicht auf, wenn sie von ihrer Karriere erzählt. Okay, aha. Es weißt braucht du ja nicht beinig sein, mir ist es auch nicht unangenehm. Nein, also ich finde es sehr schade, ich habe sie gerne morgens gehört. Ja. Und ja, aber es ist halt so, die Radiolandschaft ist hart umkämpft und da müssen auch manchmal neue Konzepte her. Und wir werden uns an alles gewöhnen. Und hoffentlich hören wir ihre Stimme bald wieder, egal wie und wo. Also ich denke auch, sie wird aus dem Radio nicht verschwinden. Und zum Thema neue Konzepte, wir reden ja hier von RS2 und seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ist es das neue RS2? Das ist es erst seit knapp anderthalb, also nicht ganz anderthalb. Und jetzt ist es ja nicht mehr das neue RS2, sondern nur noch RS2. Nee, ich habe es neulich noch gehört. Nee, also seit dieser Woche ist es das alte RS2. Der Offsprecher ist auch ein ganz bekannter, der hat sich auch verändert. Ah ja. Wusstest du, dass Sebastian Fitzek auch beim Radio gearbeitet hat? Ja, er war ja mal mit Gerlinde Jenicke zusammen. Das ist richtig. Ja. So, jetzt brauchen wir aber nicht über Gerlindes Männer reden. Nein, das ist ja auch ihre Sache. Alten Rick DeLisle. Also wir reden natürlich von engen Freunden. Von Rias Berlin reden wir. Genau. Gut. Wir waren bei Silvester. Silvester, ja, wie war denn Silvester? Der Knaller, ja. Berlin Silvester, fällt dir da spontan irgendwas ein? Gab es irgendwas zu berichten? Ich wurde von einem Aussässigen oder einem Nicht-Ansässigen angesprochen, was hier los gewesen ist. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn, also ich sage nicht, dass es nicht passiert ist, auf keinen Fall. Aber ich glaube, da wird aus einem Event, das wird ein bisschen so dargestellt, als wenn ganz Berlin in Schutt und Asche gelegen hat. Dem ist natürlich nicht so. Bei mir hier war es auch laut gewesen und jetzt auch ordentlich geknallt. Aber hier ging es sehr, sehr friedlich zu. Stefan, bei dir in der Ecke war es bestimmt auch relativ friedlich und sehr, sehr laut. Auf jeden Fall schöne Bilder und auch nicht so vernebelt, wie ich befürchtet hatte. Es ging zwar schon die Tage vorher ordentlich los mit Knallerei, aber so nach Silvester war es auch sehr ruhig und man hat ab und zu mal noch einen Knaller gehört. Aber um die Silvesternacht war es wirklich sehr schön. Die Leute haben vernünftig geknallt, finde ich. Und auch die Nacht, also ich konnte eigentlich recht gut schlafen in der Nacht danach. Ja, bei uns ging es dann um 2, um 3 nochmal richtig los, keine Ahnung. Ja, wenn sie nach Hause kommen alle. Da wollte sich jeder so Gehör verschaffen. Wenn jetzt schon einer an der Straße so laut knallt, dann hörst du ja das eigene Zeug nicht. Und ich war auch erstaunt, wie sauber die Straßen waren. Und ich kann mich entsinnen an ein Silvester vor einigen Jahren, da konntest du ja keinen Meter weit gucken. Ja, also ich kann mich... Am Neujahr. Ja, genau. Ich kann mich sehr gut an Silvester 2000 erinnern und da war es ja richtig vernebelt, ne? Und aber ich habe gestaunt, dass es dies Jahr wirklich gut zu sehen war. Es war ja auch sehr warm und ein bisschen windig, vielleicht hat es auch dazu beigetragen, aber ich fand es sehr schön. Ich hatte einen super Blick, hast ja wahrscheinlich auch gesehen, habe ja ein bisschen Feuerwerk gefilmt und das war ganz nett. Also, du habe ich mir nicht angeguckt, ich hatte ja genug Silvester. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mir alle Feuerwerke im Social Media anzuschauen, die so im Freundes- und Familienkreis sind. Hast du die alle weggelegt, ja. Gucke ich mir was an. Naja, aber was ich sehr merkwürdig fand, dass es am Brandenburger Tor kein offizielles Feuerwerk gab in Berlin. Also das ist doch shame on you, liebe Stadt Berlin. Das ist doch wohl peinlich hoch 5. Vor allen Dingen, wenn wir in die Richtung kommen wollen, dass wir das Feuerwerk für Privatpersonen verbieten. Wollen wir dahin? Also ich fände es nicht schlecht. Also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass so jeder Stadtbezirk vielleicht so Stellen hat, an denen er ein Feuerwerk für seine Einwohner macht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dafür kein Feuerwerk in Privathände. Hätte ich jetzt kein Problem mit. Ist ein Weg auf jeden Fall. Wenn ihr gern knallt und Raketen abschießt, möchte ich euch das natürlich nicht wegnehmen. Das ist schön anzusehen, habe ich kein Problem mit. Aber ich kann es mir vorstellen, das hört sich sehr modern an. Genau, also auf jeden Fall. Und ich finde halt, also so ein offizielles Feuerwerk hat auch was. Und da gehen wirklich gerade am Brandenburger Tor würden tolle Bilder in die Welt gehen. Gerade nach dieser Corona-Pandemie würden richtig tolle Bilder in die Welt gehen. Was ich allerdings sagen muss, ich habe im französischen Fernsehen habe ich eine Sendung gesehen vom Schloss Fontainebleau. Vielleicht sagt ihr das was. Das ist südlich von Paris. Und das war ein mega Feuerwerk. Also war eine schöne Musiksendung den ganzen Abend und dann um Mitternacht wirklich bestimmt 10 Minuten geiles Feuerwerk mit Kamerafahrten durchs Feuerwerk. Das waren bestimmt Drohnen und war mega geile Musik dazu. Also das war ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem ZDF Silvester. Apropos Drohnen, das ist auch ein guter Stichpunkt. Ja. Hast du bei der Fußball-WM, die du ja wahrscheinlich nicht geguckt hast, hast du gesehen, dass da bei einer, ich glaube, der Eröffnungsfeier so Figuren in die Luft gemacht wurden mit Drohnen, die dann so choreografisch rumfliegen und irgendwelche Dinger? Mega. Habe ich nicht cool. gesehen. Die Eröffnungsfeier habe ich nicht gesehen. Das wäre zum Beispiel auch, also das ist jetzt auch nichts Neues, aber auch noch nicht so verbreitet, aber das ist natürlich auch eine geile Alternative zu so einem Feuerwerk, so eine Lichtershow mit Drohnen. Also da hat jede Drohne hat irgendwie Licht an sich dran und dann fliegen die in Choreografie, aber jetzt nicht irgendwie nur so 5 Drohnen oder so, sondern gleich so, keine Ahnung, 50, 60 Stück, dass du richtig große Bilder am Himmel hast. Mega okay. cool. Nicht schlecht. Wir müssen uns langsam auf die Zukunft vorbereiten, Stefan. Ja, Feuerwerk ist out. Ja. Oder Knallerei, ja, weiß man nicht. Also ich hab dieses Jahr das erste Mal kein Gasfeuerzeug benutzt, wie in den letzten Jahren, sondern ein Lichtbogenfeuerzeug, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Genau. Ja. Hat sehr gut funktioniert. Also ich war dieses Jahr also sehr modern unterwegs mit meinem Knallzeug. Ja, also ich habe kein Feuerwerk gekauft. Hab auch kein Brot in die Luft geschossen. Aber ja, ich gucke mir das gerne an. Es sieht immer schön aus. Und ich bin halt ein Fan, nicht von diesem Zeug, was laut und knallig ist, sondern was schön aussieht. So Sonnen oder irgendwie was viel Licht macht. Und ich habe halt einen geilen Blick aus meinem Fenster und das ist einfach wunderschön gewesen. Ja. Hast du Raclette oder irgend sowas gemacht? Nein. Du hast ganz entspannt. Richtig. Am Fenster ist ein Stuhl. Naja. Richtig. Ja. Noch ein bisschen geschlafen. Wie früher als Kind, noch so, vorgeschlafen. Genau, vorgeschlafen. Mittagsschlaf gemacht von 12 bis 17 Uhr. Oh, hab ich das gehasst als Kind, ey. Nur um da länger aufzubleiben, ja. Das ist ja unglaublich. Du hattest noch gesagt, du hast dir ja vorgenommen, die Neujahrsansprache anzuschauen. Ja. Richtig, das war ja mein erster guter Vorsatz, den ich mir letztes Jahr gemacht habe. Und ich habe sie mir tatsächlich irgendwie vor ein paar Tagen, also nicht eine Woche später, habe ich mir die Neujahrssprache von Olaf Scholz angeguckt. Ja, unserem Bundeskanzler. Hast du sie gesehen? Nein. Okay, dann ich glaube, wenn ich dir das jetzt erzähle, guckst du vielleicht mal 5 Minuten rein. Also wir hatten ja schon mal das Thema, dass man möglicherweise berufsbedingt Dinge sieht, die man nicht sehen möchte und deswegen so seine Probleme hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand die Neujahrsansprache von Olaf Scholz grauenhaft, wirklich grauenhaft. Ja. Also ich wollte ihm ja eine Chance geben, weil Angela Merkel ist jetzt auch nicht gerade die beste Rednerin, hat man so das Gefühl. Also da springt jetzt auch nicht so der Funk rüber, wenn sie erzählt. Ne? Aber ich habe sie halt lieben gelernt. Ich kann da auch nur empfehlen, nochmal im Laufe der Zeit oder so in der ARD-Mediathek, glaube ich, war es. Guckt euch das mal an mit Angela Merkel. Nee, aber die Neujahrsansprache vom jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz ist produktionstechnisch für mich eine absolute Oberkatastrophe. Es ist so, der sitzt halt da wie festgenagelt. Also da hast du schon das Gefühl, es ist Deepfake. Bei den Händen, die er offenbar nach Anweisung auf dem Tisch platziert hat, hatte ich das Gefühl, es sind Plastikhände. Ich konnte da gar nicht weggucken. Ich habe gedacht, da sitzt eine Puppe und lediglich der Kopf ist reinprojiziert. So, dann hat man natürlich versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem man dann mal so ein paar Schnitte einfügt. Das Problem ist, also offenbar wurde das Ding absatzweise produziert. Also er hat einen Absatz gesagt, dann wurde ein zweiter Absatz gesondert aufgenommen, weil du hast in den Schnitten, der macht einen völlig anderen Gesichtsausdruck. Also man merkt's ja. Also es ist wie ein Jump Cut. Ach, hat der mehrere Gesichtsausdrücke? Ja, der hat mehrere. Wusste ich gar nicht. Und diese zwei Gesichtsausdrücke fallen da so extrem auf, weil er guckt, weiß nicht, die Mundwinkel sind oben, während er erzählt, oder der Mund ist leicht offen, dann kommt der Gegenschnitt. Ja. Es ist ja ein durchgehende Präsentation von ihm, ne? Ja. Und da sieht das Gesicht völlig anders aus. Die wurde zweimal aufgezeichnet und die haben die besten Stücke ehrlich, davon. Ich wette, die wurde mindestens 5-mal aufgezeichnet. Ja, okay. Also ich fand es wirklich, also ich konnte gar nicht zuhören, was der erzählt, weil mich das so irritiert hat. Hm. Ja. Na, schlecht, was ich interessant fand, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat, aber das hatten wir auch, das Thema, die Neujahrsansprachen, dass die an die Presse schon vorher verteilt werden. Das geht ja gar nicht. Also warum erfahre ich am Morgen vor der Neujahrsansprache schon den Inhalt? Das ist doch kontraproduktiv. Warum wird sowas gemacht? Also ist doch bescheuert. An Teasern macht da keinen Sinn, weil ich meine, der Teaser reicht ja zu sagen, Olaf Scholz erzählt uns genau das Jahr 22 aus seiner Sicht. Wir müssen alle zusammenhalten. Inhaltlich kann ich es leider wirklich nicht bewerten, weil mir fiel es schwer, dem zu folgen. Aber ich habe so ein bisschen mitgekriegt und da dachte ich so, ja, Inhalt ist okay. Also da hat es so ein bisschen das Jahr zusammengefasst, alles gut, das passt schon. Da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ja, nee, also guckt es euch auf YouTube an und mich würde mal interessieren, wie ihr das so aufgefasst habt. Also ich fand es schwer zu konsumieren. Hast du denn auch die Neujahrsansprache unserer regierenden Bürgermeisterin dir angeschaut? Ich möchte nichts Falsches sagen, aber mit Frau Giffey bin ich jetzt auch noch nicht so warm geworden. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich weiß, es kann nicht, vielleicht hat es ein bisschen, sie kann ja nicht dafür, ich weiß es einfach nicht. Okay. Möchte nichts, okay. Ja, wir wollen ja nicht lästern. Wir wollen ja nicht lästern. Nein. Also, es ist ja eh so, dass Worte sind wichtig. Quatsch, Entschuldigung, ist andersrum. Taten sind natürlich wichtiger als Worte, von daher. Ja. Ja. Aber wir haben ja in Berlin die Wahl und das hatten wir ja schon neulich mal berichtet. Und wir haben gerade festgestellt, es ist genau noch ein Monat. Ne? Also, Wahlwiederholung, wie am Telefon. Ja. Genau. Ah, sehr gut. Wahlwiederholung. Genau. Am 12. Februar. Und ich habe gestern meine Wahlunterlagen schon bekommen. Hm. Und ich habe gehört, dass schon wieder eine erste Wahlpanne hochgekocht wurde. Denn ich glaube, in Neukölln kann man einen Politiker oder Politikerin wählen, der oder die in der Zwischenzeit aus Berlin weggezogen ist und damit gar nicht wählbar ist. Ja. Ja, das so ist das. Auch nichts Ungewöhnliches. Nein, eben. Ich bin gespannt, ob alles gut geht. Ich habe mich schon entschieden, ich werde im Bürgeramt, beziehungsweise, ja doch, im Bürgeramt heißt es, wählen gehen, im Bürgeramt und dabei im Bürgeressen. Nein, ich werde es wie letztes Mal machen, einfach dorthin fahren, ausfüllen und dann habe ich es erledigt. Hä, aber du hast deine Wahlunterlagen schon bekommen? Ja, habe gestern meinen Brief bekommen. Ach so, aber ich dachte, du machst Briefwahl und hast diese Unterlagen schon bekommen. Nein, ich habe gestern erstmal die Berechtigung zur Wahl bekommen. Ah, okay. Na, ich bin mal gespannt. Nicht? Nee, ich will ja Briefwahl machen. Ich dachte, da kannst du mir jetzt was zu erzählen. Man müsste dann nämlich, ich habe mich schon grob informiert, offenbar erstmal einen Antrag stellen. Genau, du musst sie anfordern und das kannst du mit diesem schreiben, da ist irgendwie ein QR-Code drin. Ach, das kann man, weil ich habe so überlegt, dass ich dachte so, das habe ich doch vorher auch nicht so kompliziert übers Internet gemacht. Hm. Okay. Nee, das ist wirklich so. Und bei der letzten Wahl war es so, dass ein Kumpel wollte auch Briefwahl machen, hat die Unterlagen angefordert und es war noch eine Woche Zeit bis zu seinem Urlaub, aber die sind halt nicht rechtzeitig angekommen. Ja. Genau, also wenn man Briefwahlunterlagen haben will, kann man das auch online machen. Ich habe das schon mal so testweise ergoogelt und man landet da relativ schnell auf der Webseite, wo man seinen Stadtbezirk auswählt und dann füllt man Formular aus. Muss ich unbedingt noch machen, weil ich will entspannten Samstag oder Sonntag ist das sicherlich, ne? Wahlsonntag. Ja, natürlich. Ja, ich will einen entspannten Sonntag haben. Ich will da nicht irgendwo Schlange stehen. Ja, ich bin selber gespannt, weil wie gesagt, ich kann mich erinnern, beim letzten Mal habe ich so rund 10 Minuten gebraucht, um alles entspannt auszufüllen. Und wenn du dir halt vorstellst, dass in einem Wahllokal nur 2 Wahlkabinen unter Umständen sind, 8 Stunden lang, ja, dann kann man sich ja ausrechnen, ne, wie lange das dauert. Aber mal gucken. Ja. Siehst du, ich will, dass die Leute, die hier die 240 Euro als Wahlhelfer bekommen, ich will, dass die gar nicht so viel zu tun haben, deswegen werde ich die gar nicht behelligen. Ich werde das alles per Post erledigen. Ja. Wichtig ist, wenn ihr eure Wahlunterlagen dann einschickt, nicht per Telegram, das gibt's nicht mehr. Richtig, ja, gutes Thema. Haben wir das auch untergebracht? Aber jetzt haben sich aber alle Jugendlichen erschreckt wahrscheinlich. Ja. Telegram gibt es nicht mehr. Du, ich wollte bei Wikipedia ein paar Hintergründe zum Telegram ermitteln und denke dann, hä, seit 2000 irgendwas gibt es das? Das stimmt doch was nicht. Und dann habe ich gesehen, ja. Ach Mensch, das Telegram mit Doppel-M habe ich doch gesucht. Genau, genau. Ja, also um euch aufzuklären, ihr hippen Jugendlichen, Telegram, das ist das, was René früher noch gemacht hat. Ich habe tatsächlich mal ein Telegram bekommen. Ich kann ich mich glaube, da ich sehr gut eins geschickt, erinnern, zum Geburtstag. Ich war aber, ich wusste nicht, also erstmal das Telegram gibt es irgendwie seit 1930 irgendwie. Schon sehr lange. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ich war sehr überrascht, wie das funktioniert, so ein Telegramm. Das hatte ich nämlich gar nicht komplett auf dem Schirm. Das ist ja so gewesen, du hattest per Telefon dein Telegramm aufgeben können oder du bist da hingegangen zur Telegrammstelle. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal, als wir über das Buchstabenalphabet berichteten, da haben wir gesagt, das Buchstabenalphabet wurde mit dem Telegramm, glaube ich, zusammen wichtig. Weil man da Dinge buchstabieren musste, die am Telefon verstanden werden müssen. Und jetzt kommt's nämlich, wenn man ein Telegramm aufgegeben hat bei dieser netten Dame, waren's ja meist, dann wurde das quasi von denen digitalisiert, das ist falsch, weil das ist ja nicht digital gewesen, das wurde von denen irgendwie dann in Morseform übertragen zu einer anderen Telegrammstelle. Und das fand ich mega interessant, weil ich dachte immer, dir wird tatsächlich der Zettel gebracht von demjenigen. Das heißt, jemand nimmt es am Telefon auf, schreibt es auf und bringt dann den Zettel zu dir. Aber das stimmte gar nicht. Es war so gewesen, dass das erst übertragen wurde. Und dann macht ja auch ein Telegramm erst richtig Sinn, weil wenn ich heute... Soll ja schnell gehen. Richtig, wenn ich heute eine Textnachricht nach Leipzig schicken kann, innerhalb von einer Stunde oder wie lange das dauerte, dann kommt da natürlich nichts zu dieser Zeit mit. Also Telefon war halt nicht verbreitet. Hat ja keiner gehabt. Genau, dann wurde das quasi an der entgegennehmenden Stelle als Morsecode empfangen und übersetzt in Buchstaben wieder. Dann konnte man das noch irgendwie auf Schmuckpapier machen, genau. Ich glaube sogar, es wurde mit der Schreibmaschine getippt, möchte ich fast behaupten. Ja, ja, denke ich auch, ja. Es war immer nur ein, ich glaube, es war sogar einfach nur ein Zettel und da stand der Text drauf. Mehr war das nicht. Konntest, ohne, du konntest Schmuckblätter auch. Es wurde teurer dann, ja. Genau. Bestimmt. Und ich habe mal geguckt, der letzte Preis eines Telegramms lag bei 12 oder 16 Euro. Für wie viele Wörter oder Buchstaben? Das ging ja nach Länge, ne? Deswegen hat sich ja so ein Telegram-Stil eingebürgert, wo man Stopp. Ne? Genau, ne? Also Telegram ist letztendlich WhatsApp aus der alten Zeit, nur dass du das bezahlen musstest, ne? Und der Unterschied ist auch, das Telegram ist jetzt tot. WhatsApp wird leben. Nee, es ist auch völlig hinfällig. Also das jetzt einzustellen. Ja, ist nicht mehr zeitgemäß. No. Genau. Warte mal, das letzte zu hier, ich hab's. Oh, das ist jetzt interessant. Also der Preis für ein einfaches Telegramm mit bis zu 160 Zeichen betrug 12,57 Euro zuletzt. Ja. Und mit Schmuckblatt 16,67 Euro. Da konnte man ein Motiv zum Anlass auswählen. Interessant finde ich gerade die 160 Zeichen. Das erinnert uns nämlich woran? An eine SMS. An eine SMS. Und für die unter euch, die SMS nicht kennen, das erinnert uns auch an Twitter. Weil Twitter hatte nämlich ursprünglich 160 Zeichen. Genau. Nee, weniger als 160, weil noch irgendwas mitgeschickt wurde, glaube ich. Weil man nämlich Twitter früher, und ihr werdet jetzt gleich vom Stuhl fallen, man hat Twitter früher über SMS benutzt. Man kann es sich nicht vorstellen, aber man hat eine SMS an einen Twitter-Dienst geschickt und dann war das Ding online. Hm. Ja, also das Telegramm hat natürlich seine Daseinsberechtigung gehabt, denn die Kommunikationsmittel waren damals nicht so modern wie heute. Und wenn du halt dringende Nachrichten hattest für jemand, musstest du zum Telegramm greifen. Ne? Ja, absolut. Ja. Und vor allen Dingen auch die Reichweite. Also ich habe irgendwas gelesen bei Wikipedia von wegen, dass man nach Indien telegrafieren konnte. International. Und das ist ja, das musste, also es war für damalige Zeiten garantiert ein Riesending und ein Vorreiter für alles, was wir heute haben wahrscheinlich. Absolut, absolut, ja. Aber ist Vergangenheit, den Messenger-Dienst Telegram gibt es natürlich noch. Ihr könnt also beruhigt weiter machen. Richtig. Na, und also. Instagram wird so schnell auch nicht abgeschaltet, also keine Sorge. Nein, da gibt es irgendwann mal was Neues. Facebook habe ich gehört, macht bald dicht. Nein, dann Spaß. Oh, Mann, puh, sag mal. Oh. Für alle über 60, puh. Oh Gott. Warte mal, muss ich, habe ich gerade gepostet, muss ich wieder wegmachen. Fake News gepostet. Oder so. Oh Mann, naja. Apropos Fake News. Kann ich daran anknüpfen oder mit so an Hast Fake du Fake News? Ich habe was zum Thema Fake News. Ja, dann sag mal. Komm ey, wir galoppieren hier heute durch wie Ja, Wahnsinn. Wie auf so einer Pferderennbahn. Auf jeden Fall. Und zwar, wir haben letztes Mal in Folge 102 haben wir den neuen Dienst ChatGPT vorgestellt. Ja. Künstliche Intelligenz. Ich wollte da das einfach nochmal kurz aufgreifen, weil ich kann 2 Wochen später ein paar Erfahrungsberichte dazu geben. Ich habe es jetzt im beruflichen Umfeld intensiv eingesetzt. Ich habe heute die Message bekommen von ChatGPT, dass ich in einer Stunde zu viele Anfragen gestellt habe und deswegen erstmal ein bisschen Pause machen soll. Ich habe es nämlich tatsächlich genommen, also erstmal zur Recherche zu Themen. Immer der Hinweis, ChatGPT weiß nicht alles und sagt auch selbst, dass es manchmal Dinge vielleicht falsch darstellt. Gehen durchs Netz gerade so ein paar Rechenaufgaben, einfachster Couleur, die ChatGPT nicht hinbekommt. Sowas wie 10 plus 9 ist 21 und dann fragt er so, bist du sicher? Und dann sagt ChatGPT, natürlich. Nö. Mathematik ist eine meiner Grundfunktionalitäten und in der Addition habe ich keine Schwierigkeiten. Ja, na, der passt sich den Schülern an, einfach dem Niveau. Da kann ich ganz kurz was zum Hintergrund sagen. Also das ChatGPT ist ja kein Rechner, wie man es jetzt denken würde, sondern eben eine künstliche Intelligenz, die sich Zusammenhänge erschließt. Das heißt, wahrscheinlich ist der Algorithmus für mathematische Sachen dann nicht so geeignet. Und vor allen Dingen kannst du ChatGPT auch manipulieren. Also nur für dich selber, ne? Nicht, dass andere das dann auch haben, das Problem. Du kannst ChatGPT irgendwas sagen, was behaupten und der nimmt das an. Das heißt, wenn du zu ChatGPT sagst, 10 plus 10 ist 90, dann sagt er, okay, alles klar. Und wenn du die Info später im selben Chat nochmal abfragst, dann wird er dir das Ergebnis liefern. Ah, okay. Also alles, was du mit ihm sprichst, bleibt in deinem Chat. Genau, innerhalb eines Chats bleibt das. Der hat das sogenannte Conservational Bias. Das heißt so viel wie, er geht davon aus, dass die Informationen aus dem Gespräch heraus der Wahrheit entsprechen und so wie ein Mensch halt. Ne? Wenn ich dir was erzähle von Vögeln, die Schweine fressen und darüber eine Weile quatschen und ich dich nachher frage, gibt es Vögel, die Schweine fressen, dann sagst du, natürlich, haben wir gerade drüber geredet. Hat doch René gesagt, ja. Genau, also ich habe es wie gesagt beruflich eingesetzt. Ich war, muss zugeben, ich war letzte Woche ein bisschen faul gewesen beim Programmieren. Ich habe einfach zu dem gesagt, hier, programmier mir mal eine Funktion, habe dem ganz genau gesagt, wie die Variablen heißen sollen, wie viele Durchläufe der machen soll und so. Dann brauchte ich es nicht selber tippen. Und der tatsächlich, also du brauchst den Code halt nicht ihm runterbeten, sondern du sagst einfach grob, was du haben willst. Einfach das Beispiel, mach mir mal eine Schleife, ne? Wir reden nicht von den Schuhen, aber egal. Wollen nicht so tief da einsteigen. Alter Programmierer. Genau, und dann schreibt er dir den Code. Er kommentiert den sogar ordentlich, damit du an den richtigen Stellen dann noch weißt, was er damit meint. Wunderbar. Sehr zu empfehlen. Cool. Aber er macht natürlich auch ein bisschen Unsinn. Es gibt auch Sachen, die sind nicht so gut. Aber ich habe gehört, es gibt gab ein Update, ne? Ja, für die letzte Woche war sehr haarig, er war down gewesen permanent. Ich nehme an, sie haben ein paar neue Sachen. Ne, der ist auch mal müde. Er kann ja auch nicht den ganzen Tag da deine Fragen beantworten. Er ist auch ehrlich gesagt so gestürmt worden, wie wohl kein anderer Internetdienst in den letzten Jahren. Ja. Ja. Genau. Nee, aber ChatGPT ist jetzt mittlerweile schon alter Hut. Der neue Hut sind AIs, die Text-to-Image machen. Das heißt, du gibst einen Satz und der macht daraus ein Bild. Und es ist einfach nur der Hammer. An der Stelle, Werbung in eigener Sache, guckt euch mal auf Instagram den Account artifactual.berlin an. Also artifactual, nicht artificial, sondern artifactual. Ja. Können wir gerne verlinken. Und in den Shownotes, genau. Richtig. Alle Bilder, die dort zu sehen sind, also das ist Berlin in Situationen, die nie so gewesen sind. Alle Bilder dort sind einfach per Texteingabe von einer künstlichen Intelligenz gezeichnet worden. Ja. Und es ist teilweise in einer Qualität, da zieht es einem die Schuhe aus. Aber keine Sorge, es ist noch nicht so, dass das in irgendeiner Form sehr gefährlich werden kann. Alle die Grafiker, Weltherrschaft ist nicht... Nicht gefährdet. Ja, ja, René, dann dein Auftrag, bitte für diese Sendung ein Bild für Instagram. Ich hatte schon überlegt, ob wir für die einzelnen Themen, wenn wir jetzt so kleine Teaser machen, Themen vorstellen, dass wir das mal mit der AI machen. Ihr habt ja, auf Instagram uns verfolgt, unter iidi.podcast. Podcast.iidi. Oh, so rum, sorry. Ja. Wenn ihr uns da folgt, die letzten Beiträge oder einige der letzten Beiträge wurden ja auch von ChatGPT geschrieben und mit Bildern von der anderen AI, von dieser Text-to-Image-AI bebildert. Mhm. Genau. Da, nur für die, die es ganz doll interessiert, es gibt drei Engines, die gerade so den Markt da erstürmen. Das ist einmal Midjourney, das ist Stable Diffusion und die dritte ist Dolly, also wie Wally, nur mit D, Dolly. Ja. Ich kann euch ans Herzen legen, Stable Diffusion unter playgroundai.com kann man im Monat, am Tag 1000 Bilder generieren lassen. Das ist nicht schlecht. Es macht es sehr süchtig und es ist auch sehr frustrierend, weil, was man relativ schnell feststellt, ist, eine AI, künstliche Intelligenz, ne? Artificial Intelligence natürlich. Ja. Eine AI oder KI ist kein Gedankenleser. Das heißt, man muss schon relativ genau beschreiben, was man haben will. Und das braucht ein bisschen Übung. Und guckt euch an. Ich glaube, Faktenchecks werden immer wichtiger jetzt. Ja, ne? Also die Welt ändert sich dann doch ein bisschen. Aber sehr cool, genau. Also wie gesagt, Begleitmaterial zu dieser Podcast-Ausgabe wird René in Form von Bildern in unseren oder auf unseren Instagram-Account packen. podcast.iidi. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, euch auch nochmal vorzustellen, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt, oder René? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Rekreation. Und René zählt schon runter und dann geht's gleich weiter. Ab. Irgendwas ist doch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Jo, wieder da. Ja, da sind wir. Ich habe eine passende Überleitung zum nächsten Punkt daran. Die reiße ich dir jetzt mal aus der Hand. Wir haben ja gerade über dieses Thema künstliche Bilderzeugung gesprochen. Und ich habe ein Bild erzeugt, und zwar Berlin unter Wasser, also das Atlantis, das Berliner Atlantis. Und so weit sind wir da ja gar nicht von der Realität entfernt. Denn letzten Ende des Jahres ist eine große Berliner Sehenswürdigkeit leider den Bach runtergegangen. Quasi. Der Aquadom, den gibt es jetzt momentan erstmal nicht mehr. Und ich denke, den wird es auch nicht mehr geben. Meinst du, sie bauen also das nicht für mehr euch? Auf? Es war der 16.12.2022. Als ich aufgewacht bin, mein Radio eingeschaltet habe, kamen die Nachrichten und es hieß, das Meerwasser-Aquarium ist geplatzt. Und ich dachte erstmal, was meinen die jetzt genau? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann habe ich die Bilder gesehen und es ist wirklich passiert. Es ist krass. Es ist echt krass. Ne? Das größte zylindrische Aquarium, also ein architektonisches Meisterwerk an sich, mit einem Fahrstuhl, der da durchfährt. Ja. Ist geplatzt. Warst du jemals drin gewesen? Ja, vor 4 Jahren war ich da mit einer Freundin aus München. Sind sogar mit dem Fahrstuhl durchgefahren und war echt cool, weil Kinder waren dabei und war mega voll, super Attraktion. Und vor 2 Jahren war ich beruflich in dem Hotel. Da haben sie das gerade gewartet, da war das leer, war kein Wasser drin. Oh, gar kein Wasser. Und das waren auch beeindruckende Bilder, das leer zu sehen, ja. Ja, krass. Ja, also ich war auch schon drin gewesen und ich bedauere das natürlich auch zutiefst, dass, dass uns diese Sehenswürdigkeit abhandengekommen ist. Ja, definitiv. Schade, aber wir wollten es einfach nochmal erwähnt haben, weil das hat es, glaube ich, verdient, das Aquadome. Und wir sind sehr gespannt, ja, wie diese Lücke gefüllt werden wird. Ja, also ich denke mal, man wird sich jetzt genau überlegen, also solange man die wirkliche Ursache nicht weiß, wird man garantiert sowas nicht nochmal bauen, weil das ja schon allein keiner versichert, gehe ich mal von aus. Und natürlich tun uns auch die ganzen Tiere leid, die da verendet sind. Also richtig spannende, exotische Fische. Aber das ist halt, man muss es so hart sagen, ein Unglück, was so hätte nicht passieren dürfen oder sollen. Ist halt leider so, ja. Ja. Schade, aber schade, schade. Interessant ist, das Aquadom gehört ja zum Sea Life, ne? Das ist ja so eine, ja, sagen wir, Kette. Und da gibt es halt weltweit ganz, ganz, ganz viele von. In Deutschland zum Beispiel 8 Stück noch. Also 8-mal Sea Life in Deutschland. Mhm. Also man kann sich sowas schon angucken. Nicht in der Extremform, wie es hier in Berlin war. Aber ähnliche Sachen gibt es auf jeden Fall. Ich war in Spanien, ja, in einem. Oh, schön. Da muss man sagen, das war da tatsächlich nur ein Raum mit Aquarien. Also klein. Alles. Wobei, man muss ja mal, darf ja nicht vergessen, die Aquarien und andere Tierhaltungsattraktionen sind ja auch mal ein bisschen kritisch beäugt, ne, wegen ja, Tierschutz und so. Haben sich ja gleich gemeldet, alle, ja. Na? Ja, da ist das Geschrei dann leider mal relativ schnell und sehr groß. Aber ich glaube, Leute, die sowas betreiben, die gehen da auch mit einer guten Ernsthaftigkeit dran. Also ich möchte mal unseren Tierpark, ja, Zoos und Aquarien hier in Berlin sehr gute Fachkenntnis in dem Bereich ausstellen. Definitiv. Also ich glaube, und also ich hatte auch einige Diskussionen mit Freunden, weil ich das ja auch in meinem Status ein bisschen geteilt habe und da kam dann auch gleich so, oh, Schweinerei und hier die armen Fische und so. Ja, natürlich, alles tragisch und Tierparks müssen geschlossen werden. Also ich glaube, auch da findet sowieso gerade ein Umdenken statt, ne? Dass Tierparks nicht unbedingt nur der Belustigung oder der, also in Anführungszeichen natürlich, ja, dienen, sondern auch eine Art Auftrag, einen Bildungsauftrag haben. Und auch einen Tiererhaltungsauftrag. Also das sind ja wie so kleine Archen. Und ja, es gibt ja ganz viele Tiere, sowohl im Berliner Zoo als auch im Tierpark, die man gar nicht zu Gesicht bekommt. Ja. Ne? Und das zeigt ja auch schon, dass es da nicht um Attraktion unbedingt geht. Natürlich liegt den Leuten das auch am Herzen. Also ich kann beide Seiten da sehr gut verstehen. Ich neige aber eher zu der Seite, die sagt, ich finde es gut, dass es Institutionen gibt, die uns diese Tierwelt einfach auch ein bisschen näher bringen. Genau. Ne? Also ich meine, wir sind auch so erzogen worden. Der Tierpark war eines der häufigsten Dinge, die wir als Kind gesehen haben. Das war immer sehr schön. Und ja, sonst würden wir die Tiere ja gar nicht irgendwie kennen, wenn die hier gar nicht. War ja zu DDR-Zeiten auch das Einzige, was man so angucken konnte. Und ja, eigentlich haben die Tiere ja auch dasselbe Schicksal gehabt wie wir. Die sind ja auch nicht rausgekommen. Ja, hat ja also jetzt nichts mit DDR-Zeiten, ne, zu tun. Das gibt's ja heute noch, ne? Also ja. Also ich finde es schön. Und ich sag mal, Berlin hat ja bis vor ein paar Jahren sogar noch echte Bären gehabt. Aber da hat man sich ja jetzt schon entschieden, dass es nicht mehr sozusagen geben wird. Und die Sache ist ja immer, was soll man denn jetzt machen? Soll man die jetzt alle, ihr wisst schon, ne? Ja. Also, ja. Ich finde, lasst uns. Es gehört dazu. Es muss einfach gut kontrolliert werden, ne? Da müssen, genau, ordentliche Auflagen sein. Und ich denke, dann passt das auch. Und das wird, glaube ich, immer vergessen in den Diskussionen. Keiner wird so eine Anlage hinstellen, ohne den gesetzlichen Rahmen einzuhalten. Also auch das Aquadom wurde streng kontrolliert. Und ja, das wird immer in den Argumenten irgendwie vergessen, ne? Also da hat nicht irgendeiner was hingebaut, da gab es schon extreme Auflagen für. Und ja, das kannst du nicht einfach so machen. So einfach ist es nicht. Gut, ja. Gut, hat er Sprung? Harter Sprung. Wir waren ja gerade bei Tieren. Wollen wir schnell noch die Dinos erwähnen? Na, dann erwähnen wir. Ich weiß nicht, was es von Dinos zu sagen gibt. Dinosaurier, nein, in Berlin nur oder ein Tipp. Was? Genau. Naja, und zwar der Tierpark Berlin wird in diesem Jahr ein paar Dinos ausstellen. Und wer in Berlin und Umgebung zu Hause ist, der kennt ja schon den Dino-Park in Germendorf bei Oranienburg. Ja, sehr sehenswert. Ja, finde ich auch. War ich auch schon. Ja, Und sehr schön, super mit Kindern. Und der Tierpark wird auch ein paar Dinos haben. Wer sich dafür interessiert, einfach googeln oder in die Shownotes gucken. Wir verlinken da gerne einen Beitrag dazu. Sind das, sehen die auch gut aus oder sind das nur so eine Plasse-Dinos? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ich war mal bei irgendeiner Dino-Show gewesen im, ich meine in der Mercedes-Benz damaligen O2-World, Mercedes-Benz ja. Arena. Und die war ganz cool, weil die Dinosaurier haben den Mund bewegt, die sind gelaufen. Ah, das war ganz geil okay. gewesen. Und nicht schlecht. Kannst du dich an den ersten Dino-Park erinnern, der so in unserem Umfeld gewesen ist? In Bautzen. In Bautzen? Okay. Ich glaube, es war Bautzen. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein oder kurz davor sogar. Und da dachte ich damals, wie krass. Also Kinder sind ja sowieso mal voll die Dinosaurier-Fans. Und ja. ich fand es mega cool, dass es dann einen Park gab und der war so unendlich weit weg von Berlin, wo man Dinosaurier angucken konnte. Also ich fand es mega. Ich habe eine Postkarte davon gehabt. Ich glaube, ich habe die mir so oft angeguckt, weil es einfach mir gar nichts so Bautzen Dinosaurier muss ich mir merken. Kann man ja, ja auch weiß, mal machen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Guck mal, da sind ja mittlerweile ein paar Jahre ins Land gezogen. Ja. Wie aber auch immer. Ja. Weitere Berlin-Tipps folgen. Genau. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu einem investigativen Thema. Oh, jetzt. Ich habe es, glaube ich, schon mal angekündigt vor einiger Zeit. Ja. Und zwar hat meine Krankenkasse oder Gesundheitskasse, wie sie ja mittlerweile heißen, hat stellt mir als Kunde ein Login zur Verfügung und die Möglichkeit, in meine Abrechnung zu gucken. Aha. Und das fand ich super interessant, weil die Arztbesuche, die ich halt habe, also Zahnarzt und Corona-Arzt in den letzten Jahren, die sind dort aufgeführt mit den Preisen und also mit den Rechnungen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Okay. Und das, da habe ich doch mal selber genauer gucken. Geguckt. Ja. Um mal zu sehen, was denn da so berechnet wird. Und zu meinen Erkenntnissen, also eine normale zahnmedizinische Kontrolle, ZMK, kostet um die 20 Euro. Mhm. Also die Preise entwickeln sich da auch leicht nach oben. Und wenn man sich dann noch einen Zahn machen lässt, also irgendwie ein Loch gebohrt wird mit einer ganz simplen Füllung, ist man schon bei 90 Euro. Wow. Brauchen wir ja alles nicht bezahlen, macht ja alles die Krankenkasse. Ja. Und bei welcher dann, bist du nochmal? Bei welcher Gesundheitskasse ich bin? Ich bin bei der AOK. Okay. Ich gucke gerade in meine App hier von der Barmer, da finde ich das spontan nicht. Ich weiß nicht, wie das Stichwort ist, aber es müsste Abrechnung oder so sein. Ach, Kostenübersicht, hier ist was. Ah, okay. Gut, während du da nebenbei ein bisschen guckst, kann ich mal so ein paar Informationen geben. Ja. Und zwar, die Abrechnungen sind dann auch sehr detailliert und das ist ganz interessant. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte ja 2020 Corona gehabt, jetzt ist es raus, ihr wisst jetzt Bescheid. Scheiße, jetzt ist wir es raus. Wir haben es lange verheimlicht, aber es war wirklich so, ich war da der Early Adapter unter uns. Und da habe ich für eine Untersuchung, die ich in dem Rahmen hatte, das war ja noch so gewesen, dass der Arzt wollte mich nicht sehen. Deswegen hat Vanessa den Corona-Test damals nach Hause geholt, hat den Corona-Test durchgeführt, so ein PCR-Test, und hat, ich sehe das nicht, Stefan, und hat den Corona-Test, kannst du aber gleich was zu sagen, hab den Corona-Test dann wieder zurückgebracht. Hm. Und das ganze Thema hat in Summe 140 Euro gekostet. Davon hat 100 Euro der behandelnde Arzt bekommen und 40 Euro das Labor. Und es steht beides drauf. Ich sehe, wo, also es steht die Anschrift des Labors da mit dem Betrag, der AOK in Rechnung gestellt wurde. Und die Auflistung hat eine sogenannte GNR, eine Gebührennummer. Und da wird es interessant, weil ein Arztbesuch besteht dann aus ganz vielen Posten. Und zum Beispiel, ich habe hier die GNR 03003R. Das ist eine Versicherungspauschale, die ab des 19. bis zum vollendeten 54. Lebensjahr notwendig ist oder berechnet werden kann. Und ja, da ist mein Arztbesuch besteht hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Posten, die in Summe 90 Euro ergeben. Und wenn man auf der Webseite der KBV ist, also die Kranken, was heißt KBV? Meinst du Kassenärztliche Vereinigung? Ja, KBV nee. Ist aber die Webseite, glaube ich. KBV, okay. Also ich habe es unter kbv.de gefunden, da ist ein Gebührenkatalog, da kann man diese Gebührennummer eingeben. Ja. Und dann bekommt man die Beschreibung der Leistung und was die kostet. Und die Information zu dem Posten ist da ganz interessant, weil man hat eine allgemeine Beschreibung. Man hat den obligaten Leistungsinhalt, obligater Leistungsinhalt, okay, nicht obligatorisch. Den fakultativen Leistungsinhalt, eine Abrechnungsbestimmung. Da steht zum Beispiel drin, dass nur einmal pro Behandlung erlaubt ist. Eine Abrechnungsausschlüsse, da steht dann also, welche Leistungen nicht kombiniert werden dürfen. Und ob es eine Berichtspflicht für den Posten gibt und eine Ausschluss der Berechnungsfähigkeit für die fachärztliche Grundversorgung. Ja, keine Ahnung. Und dann stehen dort Punkte, das habe ich nicht verstanden, wofür die sind, und die Kosten. Und da mal kurz als Beispiel, es gibt tatsächlich einen Posten, der heißt Kostenpauschale für die Übermittlung eines Telefaxes. Ich weiß, dass in diesem Fall kein Telefax geschickt wurde. Wahrscheinlich haben die keine Flatrate? Die haben, glaube ich, per Telefon nur was rübergegeben oder haben per E-Mail. Ich glaube, das war eine E-Mail gewesen. Und dieser Posten, das ist die 40111, kostet 0,05 Euro, also 5 Cent. Und die anderen Posten, das sind so, zum Beispiel, da gibt es eine, zu der versicherten Pauschale, die ich ja eben schon ansprach, gibt es eine Zusatzpauschale, die kostet 15 Euro. Und zu dieser Zusatzpauschale gibt es nochmal einen Zuschlag, der kostet auch nochmal 15 Euro. Und dann gibt es noch einen Zuschlag zu dem Zuschlag von 1,15 Euro. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie man dann so langsam auf irgendwie, was habe ich gesagt, 20 Posten, 15 oder 20 Posten kommt. Ja, mega interessant. Und auch interessant sind diese Beschreibungen halt. Also hier ist bei dem Zuschlag zum Beispiel steht als Leistung mindestens 2 persönliche Arzt-Patienten-Kontakte, Überprüfung und oder Anpassung und oder Einleitung von Maßnahmen der leitliniengestützten Behandlung der chronischen Erkrankung. Das Chronische hat mich ein bisschen gewundert. Hast du doch gar nicht. Ja, irgendwie nicht, aber wer weiß. Ja. Also das sind manchmal, glaube ich, auch nur so Posten, die können dann auch für anderes benutzt werden. Ja. Hier steht ja auch noch der fakultative Leistungsinhalt. Vielleicht ist da ja irgendwas, was dann zu mir passt. Seit Corona gibt es ganz viele neue Posten. Also hier sind Posten, die heißen Zuschlag zum Corona-Abstrich nach 02 bla bla bla bla bla. Oder Kennzeichnung bei Verdacht oder nachgewiesener Infektion mit Beta-Coronavirus. Ja, also sehr interessant. Also ich habe es bei mir jetzt auch gefunden, ehrlich gesagt. Ja, und? Bei mir ist es so, es gibt so eine grafische Übersicht, wo man die Jahre durchblättern kann. Da ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, 2022 sind bei mir 92 Euro Gesamtkosten. Oh, also bin ich eigentlich sehr billig für die Krankenkasse. Ja. Ist der Zahnarzt dabei? Wenn ich jetzt auf die Details gehe, sind nur 2 Zahnarztbesuche. Aber das heißt für mich, mein Arztbesuch im Dezember ist noch nicht abgerechnet. Ah ja, das kann natürlich wahrscheinlich sein. Und wie teuer ist ein Zahnarztbesuch bei dir so? Was steht hier? Der eine war 39 Euro. Ach Mist, jetzt ist es wieder weg. Er ist halt auch von der Usability ein bisschen ungewohnt. Und der zweite waren 52 Euro. Kannst du mal gucken, was die da gemacht haben? Also du müsstest den ZMK drin haben, das ist halt diese Standardkontrolle. Ja, warte mal. Und dann sind immer noch so, da ist zum Beispiel so ein PSI, also jetzt sind wir schon im Fachbespaß. PSI-Code, genau, 04, entfernen harter Zahnbelege. Warte, PSI-Code, ganz kurz zur Erklärung. Eingehende Untersuchung, ja. Ich habe mich ja aufklären lassen. Der PSI ist, da wird mit den, wenn die mit diesem spitzen Ding in die Zahnfleischtaschen so Zahnreinigung, ne? Nee, die gucken, die prüfen, wie tief die Zahntaschen sind. Da pieken die mit so einem Ding so in den Zahnfleisch rein und gucken, wie tief die Taschen sind. Und das zum Beispiel im Posten, den kann man wohl alle 2 Jahre oder so abrechnen oder jede 2. Behandlung, ich weiß es nicht genau. Also da gibt es dann auch Richtlinien für. Und das ist schon interessant. Um jetzt noch einen tieferen Einblick oder einen kleinen tieferen Einblick zu geben, der Arzt muss ja nachher, wenn er die Abrechnung macht, sich an alles erinnern. Ja. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht auch darüber bewusst, warum der Zahnarzt nebenbei immer einen Rechner offen hat und warum vielleicht auch eine Schwester mit dabei ist. Die schreibt das nämlich alles auf. Die schreiben eine Dokumentation. Der Arzt wird das genauso machen, müsst ihr mal drauf achten. Und in der Dokumentation beschreibt er ja, was er mit dir tut. Und nachher, wenn die Abrechnung ist, dann sucht er sich die entsprechenden Posten raus und stellt die der Krankenkasse in Rechnung. Das ist ja, also sind ja auch die Medikamente abgerechnet aus der Apotheke, ne? Die siehst du ja auch alle aufgelistet. Ach so, kann ich nichts drüber sagen. Da bin ich nicht im Bilde, weil bei mir keine Medikamente auftauchten. Aber die bezahlst du auch selber, oder? Ist sehr interessant. Da steht in welcher Apotheke, welches Medikament und genau. Ist zum Beispiel, was haben wir denn hier? Ist da was bei, was man sagen kann? Ich keine überleg Sorge, grad. Stefan ist nicht im Metasonprogramm. Du, wenn deine Versicherung zuhört, musst du vorsichtig sein, ne? Was du jetzt von dir gibst. Nee. Ich muss dazu sagen, die chronische Erkrankung stimmt nicht. Als Beispiel, man zahlt ja immer 5 Euro nur zu, ne, für kleine Packungen und hier sind dann 36 Euro abgerechnet, wo ich 5 Euro für bezahlt habe. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, KBV steht für Kassenärztliche Bundesvereinigung und ich glaube. Ach so, okay. Ach nee, das hat nichts mit Rentenversicherung zu tun. Ich hatte gerade fast Mark hier drin verortet in dem Thema. Aber der hätte garantiert auch einiges Interessantes dazu zu erzählen. Das kann er ja nochmal nachtragen. Also ziemlich interessant. Und wir hatten ja neulich schon mal empfohlen, die Apps der Krankenkassen mal zu testen und zu nutzen. Weil jeder hat ja eigentlich eine Krankenkasse, gehe ich mal von aus. Da findet man sehr interessante Sachen. Wenn man da ein bisschen wühlt, und da muss ich sagen, ist die AOK auch ziemlich vorne mit dabei. So Kurse oder sowas, so Online-Kurse, Unterstützung finanzielle für irgendwelche Sachen wie Fitnessarmbänder, Fitnessstudio-Gebühren und so. Da muss man aber echt ein bisschen hinterherhaken und dann kommt da was zusammen. Oder halt auch so eine Sachen wie Vorsorgeplaner, ne? Also welche Untersuchungen müsst ihr machen, welche Impfungen bräuchtest du noch? Also sowas ist da alles drin, habe ich gerade gesehen. Muss man sich in Ruhe mal mit beschäftigen, lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. No. Gut. Dann würde ich sagen, Haken ans Thema Krankenkasse. Gerne. Man hofft natürlich, dass man nie mit denen zu tun hat. Ist ja eine Gesundheit. Das ist der keine Krankenkasse. Ja. Richtig. Nee, zum Zahnarzt sollte da schon einmal im Jahr mindestens gehen. Der Profi-Tipp ist, geht zweimal. Wenn da was wirklich mal sich auftut, eine Baustelle, dann ist noch nicht so viel Zeit ins Land gegangen. Da kann man immer noch und was immer retten. Ans Bonusheft denken. Also wirklich, Bonusheft, ich begreife es nicht. Versucht das mal einen jungen Menschen zu erzählen, dass er sich einen Stempel in so ein Papierheft geben lassen muss und nur wenn er dieses Papierheft vorzeigt, ich glaube 10 Jahre muss man nachweisen, dann kriegt man Unterstützung. Geht das nicht digital? Kann man das nicht? Eigentlich wissen die ja, wo man war. Also das stimmt, das ist wirklich noch ein bisschen hinterweltlich, aber vielleicht wird es ja auch mal abgeschafft. Das wollen wir mal hoffen. Sammelt eure Bonusheftstempel und sammelt eure Gehaltsstreifen. Beides sehr, sehr wichtig. Ja, sollte man immer haben, ne? Immer dabei haben. Genau. Ja, immer in der Tasche haben. Ja. Gut. Okay. Hatten wir noch irgendwas, bevor wir zum Highlight der heutigen Folge kommen? Ja, wir können ja noch mal ganz kurz ins letzte Jahr gucken. Wie jedes Jahr wird ja auch immer ein Sieger bestimmt. In den verschiedensten Kategorien. Genau. Wir nehmen heute in einer vergangenen Podcast-Folge schon mal, ich weiß nicht in welcher, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Da haben wir das Auto des Jahres, das Ding des Jahres, den Vogel des Jahres. Aber jetzt reden wir über das Unwort und das Wort des Jahres. Genau. Fangen wir an mit dem Wort des Jahres? Sehr gern. Zeitenwende. Was bitte? Zeitenwende. Also ich habe es gehört, was du gesagt hast, aber was soll das sein? Naja, das ist so, im letzten Jahr gab es ja einige Sachen, die sich verändert haben und Zeitenwende ist halt zum Beispiel, es ist jetzt Krieg in Europa sozusagen, ne? Also gewisse Sachen ändern sich und das soll damit ausgedrückt sein sozusagen. Mal ehrlich, bin ich der Einzige, der dieses Wort zum allerersten Mal jetzt in diesem Podcast gehört hat oder generell, also nicht in diesem Podcast zum ersten Mal gehört hat, sondern in diesem Podcast? Unser Bundeskanzler hat es gesagt, und zwar ein Zitat, der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung. Ja. Na? Ich werde mir die Rede unseres Bundeskanzlers nicht nochmal angucken, weil es ist nicht zu ertragen, aus technischen Gründen, aber okay, Zeitenwende. Ja, wunderschönes Wort. Ja. Auf Platz 2, Krieg um Frieden. Krieg um Frieden, oh, das ist ein schönes Wortspiel. Krieg um Frieden. Ja, wobei man sagen muss, es ist ja eigentlich kein Wort, sondern schon fast ein Halbsatz. Sind oder schon fast ein drei Zitat. Worte. Ja, genau. Und Platz 3, Gaspreisbremse. Okay. Hat man ja auch ziemlich oft gehört. Ja, wir alle wissen, wie diese Bremse funktioniert. Es wird ein Preis festgelegt, zu dem alle hinschlittern können, die noch nicht da sind. Genau. No? Aber Entspannung, man behauptet ja, oder es soll ja wohl geregelt werden, dass man, wenn man da hinschlittern will, als Gasanbieter erstmal erklären muss, warum man denn da hinschlittert, wenn man doch noch gar nicht dort ist. Genau. Aber ich muss mir Krieg um Frieden muss ich mir unbedingt aufschreiben. Das finde ich mega cool. Krieg um Frieden. Ja, sehr schön. Krieg um Frieden. Ja. Dann kommen wir gleich mal zum Unmut des Jahres. Was denkst du denn, René? Gaspreisbremse? Nein. Nein, ich habe keine Ahnung. Klimaterroristen ist auf Platz 1. Oh. Was ja auch von den Medien sehr geprägt war. Das ist eine Ansage und ein dicker, fetter Kontra gegen alle, die sich gerne auf die Straße kleben. Ja. Wobei krass. Natürlich Terroristen, ziemlich ja, krank ist, dass Terroristen zu. Na gut, das ist ja auch das Unwort des Jahres. Es ist ja nicht das Unding des Jahres, sondern es genau. geht ja tatsächlich um das Wort. Also jetzt würden vielleicht alle, die gegen diese Klimakleber sind, sagen, ja geil, Unwort, aber falsch verstanden. Das Wort ist scheiße. Unwort soll ja das ausdrücken, was von den Medien und der Gesellschaft geprägt wurde und im Prinzip eine übertriebene Bedeutung hat sozusagen, ne? Sehr kontroverses Thema. Ja. Sehr gut. Auf Platz 2, Sozialtourismus. Okay. Hört sich interessant an. Warte mal, aber ich würde mir gerne wissen, was dahinter steckt. Was das ist? Sozialtourismus, kann ich dir gleich sagen. Politisches Schlagwort. Ist das, wenn ich hier in so eine Obdachlosenküche gehe und da Mittag esse? Sozialtourismus heißt oder beschreibt abwertend Einwanderung, die angeblich nur dazu dient, im Zielland Sozialleistungen zu erhalten. Ja gut, das ist auch eine sehr, sehr einfache Sichtweise. Okay, gut, verdient. Und interessant ist, das Wort wurde bereits 2013 zum Unwort des Jahres gewählt. Achso, ich dachte, da war es das Wort des Jahres. Naja, nee. Und auf Platz 3, defensive Architektur. Und da sage ich dir auch gleich, was dahinter steckt. Defensive Architektur? Was ist das? Ein Haus ohne was Türen denkst du oder denn? Was denkst du denn? Defensive Architektur ist irgendwas, was nur für einen Zweck hingebaut ist, was einfach nach nichts aussieht. Ich weiß was. Defensive Architektur sind diese Container für Flüchtlinge. Ich kann ja mal von Wikipedia zitieren, ist eine Form der Gestaltung des öffentlichen Raums, des öffentlichen Personennahverkehrs, öffentlicher Gebäude, von Stadtmöbeln oder anderen Objekten, um Aktivitäten wie zum Beispiel das Skateboardfahren, Anbringen von Graffiti oder den Aufenthalt von Obdachlosen oder Drogensüchtigen zu verhindern. Okay, ganz andere Richtung. Defensive Architektur sind die Bänke, die so gestaltet sind, dass man da sich nicht rauflegen kann als Obdachloser und dann eben sich einen anderen Schlafplatz suchen muss, um da unser schönes Stadtbild nicht zu verschandeln. Genau. Im weiteren Sinn kann auch die Vermeidung von Verunreinigung, Diebstählen und Autounfällen oder die Vergrämung von Tieren gemeint sein. Ja. Okay. Aber da warte mal. Es geht ja um das Wort. Defensive Architektur wird das genannt. Und eigentlich ist es ja eher eine aggressive Architektur, den Ding gegenüber eine Vertreibung ist das, ja. Alles klar, verstanden. Also hier steht noch ein schöner Schlusssatz. Die Vertreibung bestimmter Gruppen aus dem öffentlichen Raum durch Mittel der defensiven Architektur im Städtebau wird kritisiert oder wird vielfach kritisiert, da damit nicht das Problem gelöst wird, sondern eher das Problem aus dem Blickfeld verdrängt wird. Verschoben, genau. Ja. Deswegen schräge Bänke, nicht wundern, defensive Architektur. Wir wollen es nicht nennen, weil in Wirklichkeit ist es schlechte Architektur. Ja. Genau. Gut, ist ja lehrreicher gewesen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da kommen jetzt so Worte wie Arschloch, ist so ein das Unwort. Ist der lehrreichste Berlin-Podcast. Ja, der meiste lehrreiche Berlin-Podcast. So kann man sagen, ne? Ne? Ja. Gut, jetzt haben wir natürlich eine Tradition, die können wir heute gar nicht machen, weil Marc ist nicht da. Doch, komm, Sophie-Spruch kriegen wir locker hin. Sophie-Spruch? So ein Sophie-Spruch, ja. Okay, erzähl mal was aus deiner Jugend, René. Nee, hopp, hopp, Rinnenkopf, so. Ja, Thema ist durch. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Ich glaube, wir haben die schlechteste Version von Sophie-Sprüchen jetzt abgegeben. Marc wird uns dafür wahrscheinlich steinigen. Ja. Na. Gut, dann lass uns schnell zum nächsten Thema überspringen. Was haben wir denn noch? Ja, das Highlight ja, unseres Podcasts. Ja, jetzt kommt das Witz-Battle. Heute natürlich mit weniger Witzen, weil Marc ist nicht da. An der Stelle, wir hoffen, du bist noch dran und dir geht's gut. Wir haben ein paar Witze vorbereitet. Ich habe mich diesmal schwer getan, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, ob die gut sind. Dann würde ich sagen, René fängt an. Runde 1. Mein erster Witz. Ja. Wenn Faulheit eine olympische Disziplin wäre, dann wäre ich immer Vierter, damit ich nicht aufs Podest steigen muss. Ah, ja, das ist doch dein Lebensmotto, oder? Ja. Sag da nichts mehr. Du, pass auf, also ich habe mal, Winter in Deutschland, ne? Also Winter in Deutschland heißt doch, Schneeballschlachten müssen 2 Wochen vorher schriftlich beantragt werden. Schneebogen benötigen eine Baugenehmigung. Und Schneemänner müssen Schneepersonen genannt werden, bis ihre endgültige Gender-Identität feststeht. Sehr gut. Ja. Wenn der Winter jetzt kommt. Richtig. Runde 2. Schatz, die Kinder wollen am Wochenende bowlen und danach ins Kino. Nur eins von beiden wird sonst so teuer. Welches würdest du bevorzugen? Hanna. Der war vorausschaubar. Sehr gut. Den nächsten kennst du bestimmt. Der ist sehr lustig und den hatten wir garantiert schon mal in abgewandelter Form, denke ich mal. Legen wir mal los. Ein Bauer hat 3 Schweine und da der Winter kommt und er die Tiere vor der Kälte schützen will, fragt er seine Frau, ob sie etwas dagegen hätte, wenn die Schweine mit im Haus wohnen würden. Sie ist dagegen. Die sollen hier mit uns wohnen? Das geht auf keinen Fall. Denk doch mal an den Gestank. Und darauf der Bauer, ja, die Tiere werden sich schon dran gewöhnen. Ja. Kennst du, ne? Runde 3. Ja, übrigens, das Treffen der anonymen Pessimisten wurde abgesagt. Hätte ja eh nichts gebracht. Ja, stimmt. Was sagt ein Chemiker, wenn ihm Gold auf den Kopf fällt? Au. Au. Ja, ich habe in Chemie vorne gesessen. Echt? Ja. Da hat es okay. Immer so schön gerochen. Nee, explosiver Platz. Ja, ja komm, wir legen noch einen nach. Schönen Gruß an der Stelle an Frau Schwarzrock. Ich denke mal, die lebt nicht mehr, weil die war schon recht alt. Toll. Und die hat immer gesagt, das gibt eine chemische Reaktion. Dann an dieser Stelle auch schönen Gruß an Mozart. Ich glaube, der lebt auch nicht mehr, aber er hat sich gedrückt von uns. Wissen es macht, nicht glauben. So, komm, legen wir noch einen nach, ja? Bonus, eine Bonusrunde. Bonusrunde. Singen und Pfeifen im Wald ist verboten. Es ist nur Vögeln gestattet. Ihr Forstamt. Ja, sehr gut. Der war gut. Der war gut. Ne? Wusstest du eigentlich, dass ich mal in einer Band war? Und wir nannten uns die Brausetabletten. Aber wir waren so erfolglos, wir haben uns dann aufgelöst. Sehr gut. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich liebe es ja, neue Witze zu hören. Ja. Oder der muss irgendwann ganz früh in einer der ersten Folgen gewesen sein. Ja, da waren die noch neu, das stimmt. Ne? Gut, ihr könnt uns ja mal mit Witzen versorgen, immer gern genommen. Schickt mal was rüber. Auf jeden Fall. Wir freuen uns. Ihr werdet auch namentlich genannt und gepreiset und gesegnet, wenn ihr hier einen Witz beisteuert. Sehr gerne, sehr gerne. Macht das. Wir freuen uns sehr darüber. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns treu bleibt und uns bei Spotify abonniert und bewertet, uns bei Instagram folgt und natürlich unter berlin-podcast.de uns treu bleibt und immer alle aktuellen Informationen zum Podcast verfolgt. Und damit würde ich sagen, war's das. Die Folge 100. Ach ja, stimmt. Gut, René, gut, dass du aufpasst. Ein inspirierendes Zitat gibt es heute noch. Ich brauche mich nicht mit Marc darum schlagen, wer es von sich geben darf. Ich bin wieder dran. Und zwar passend zur aktuellen Zeit. Wer sich gegen den Wandel sträubt, droht irgendwann von ihm überrollt zu werden. Ui. Ja, also in diesem Sinne, ne? Augen auf im Straßenverkehr. Nein, Augen auf, wenn es um neue Dinge geht, wir machen nichts, wie es früher war. Lass uns vorwärts denken. Alles wird anders. Und Wir sind schon im Abschluss, ne? Dann kann ich sagen, ja, alles wird auch anders in der nächsten Folge in 2 Wochen, wenn der Marc wieder mit dabei ist. Dann geht's hier wieder ordentlich zur Sache. Boah. Das war eine entspannte Nummer heute. Dann freut euch auf die nächste Folge. Genau, das war Folge 103. Viel Spaß euch. Bleibt uns gewogen bis in 2 Wochen. Danke für den Lied. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Hallo. Hi, Stefan. Meine Kurve sieht gut aus hier. Du hast heute wieder wunderschöne Kurven, Stefan. Dein Mikro ist aus. Was? Ich höre dich gerade nicht mehr. Mein Mikro ist aus? Nee. Guck mal auf den Kopfhörer. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Warum höre ich dich nicht mehr? Spiel mal ein YouTube-Video ab. Höre ich nicht. Hast du Audio? Warte mal. Jetzt gab es ein paar Geräusche. Irgendwas ist da mit deinem Mikro. Hast du Audio? Ich höre dich nicht. Warte mal. Oh, mein scheiß Handy macht schon wieder Geräusche. Was hast du gemacht, René? Also, warte mal. Bild in Mikro. Jetzt. Warte. Da bist du wieder da. Warte mal, ich habe keine Ahnung, wo mein... Ist der falschen Knopf gedrückt wieder. Hallo. Okay, du bist jetzt viel klarer zu verstehen. Ist besser so? Ja. Witze hast du? Ja, deine wie immer. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe diesmal eine bessere Quelle gefunden, wo du noch nicht warst. Band läuft, ja? Dann. Mein Band läuft. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Das war doch mal rund. Marc, wo bist du? Marc. Perfetto. Sehr gut. Perfetto, ja, sehr gut. Sehr gut, Stefan. Hast du eine sehr, sehr gute Sendung heute geleistet. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Gibt es eine extra Spaghetti heute von mir, so mit leckere... Achso, warte mal, ist das überhaupt erlaubt? Was? Darf man Dialekte und Akzente nachäffen? Ist diskriminierend, ja. Da schließt du ja ganz viele Gruppen aus. Ach, okay. Das geht gar nicht. Ich freue mich jetzt, dass ich keinen russischen Akzent nachgemacht habe. Ja, Igor, hast du noch was für mich? Nö, ich habe nichts mehr für dich. Ich bin glücklich und zufrieden. Wenn das jetzt so gut ankommt in der Konstellation, dann lass mal überlegen. Pass auf, wir machen es so. Nein, weißt du, was wir hätten machen müssen? Willkommen zum neuen Berlin-Podcast. Das neue RS2. wir machen es so. Wir sagen Marc einfach am nächsten Mittwoch, wir zeichnen nicht auf, wir machen Sommerpause. Genau. So wie wir es diese Woche schon gemacht haben. Pass auf, ich lösche einfach den Termin raus. Mal sehen, ob er reagiert. Ja. Jungs, haben wir nicht immer Podcast? Hä, Podcast? Nee. Was für ein Podcast? Du hast dieses Jahr noch nie Podcast gemacht. Sag mal, das Logo, da sind ja nur noch 2 Leute drauf. Ja, das war die künstliche Intelligenz. Ja. Genau. Du, Marc, wir müssen sparen. Wir müssen sparen. Marc, wir lieben dich, wir brauchen dich. Ohne dich geht's doch nicht. Gut, habe ich es aber gut gemacht? Ja. Ja, gerade dann nächste Woche nochmal zu zweit, ne? Wir hoffen ja, dass er mal wieder fit wird. Grüße an Marc, Grüße an euch. Wir stoppen jetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Möp. Over und out.